Algunos consejos importantes. Cuida nuestras playas. Usa el tapaboca en el transporte público o donde no pueda mantener la distancia social. Disfruta de nuestros paisajes naturales. Bota la basura en los lugares destinados para ello. Muchas gracias por colaborar. Some important tips. Take care of our beaches. Wear your face mask on public transportation or where you can't keep social distance. Enjoy our natural landscapes. Dump the trash in the places designated for it. Thank you very much for collaborating. Einige wichtige Tipps. Kümmere dich um unsere Strände. Tragen Sie Ihre Gesichtsmaske in öffentlichen Verkehrsmitteln oder dort, wo Sie keine soziale Distanz halten können. Genießen Sie unsere Naturlandschaften. Entsorgen Sie den Müll an den dafür vorgesehenen Stellen. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. 一些重要提示，照顾好我们的海滩，在公共交通上或无法保持社交距离的地方戴上口罩，享受我们的自然景观，将垃圾道路指定的地方。非常感谢您的合作。 Este es un mensaje de HelloCanarias.es. This is a message from HelloCanarias.es. Dies ist eine Nachricht von HelloCanarias.es. 这是来自 HelloCanarias.es 的消息。